Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. So langsam nähern wir uns dem Ende unserer Sendung und bevor wir zum grandiosen Schlussakkord ansetzen, darf hier jeder in der Runde noch sein Flop des Jahres vorstellen. Ich beginne von links nach rechts. Anna kratzt sich noch am Kinn. Anna. Ich weiß gar nicht, ob es mein Flop des Jahres ist. Es ist der Film, nach dem ich die meisten Kopfschmerzen hatte. Und das war Transformers 5 von Michael Bay, wo ich noch nicht mal sagen würde, dass es überhaupt ein Film ist, weil dieser Film einfach zusammenhanglose Drehbuchseiten mit möglichst viel Schrott auf der Leinwand verfilmt hatte. Anke? Ich habe mich am meisten gelangweilt bei Mord im Orient Express, wo eigentlich gute Schauspieler aneinander vorbeispielen. Das Ganze in 70 Millimeter ohne jeglichen Schauwert. Langeweile finde ich ja noch ein gutes Gefühl. Ich war bei einem Film unglaublich wütend, und zwar bei Sally Potter's The Party, weil er seine Figuren sowas von gar nicht mag, also quasi verachtet, und weil er einen so abgrundtief zynischen, unsympathischen Blick auf die liberale Kulturszene in England hat. Ich glaube, ein Film, der alle drei negativen Eigenschaften hat, die ihr gerade aufgezählt habt, das war für mich der junge Karl Marx von Raoul Peck, der so einen schönen Dokumentarfilm gedreht hat. Aber der junge Karl Marx, das war ein Biopic basierend auf den ersten zwei Sätzen seines Wikipedia-Eintrags. Das war ganz furchtbar. Schlimme Kostüme. Alles schlimm. Diesen Film hätte es wirklich nicht geben brauchen. Jetzt kommt das fulminante Ende. Es wird Zeit für das Schlussbild dieser Sendung, aber auch dieses Kinojahres, ein Bild, ja, das alles zusammenfasst, so ein bisschen, worüber wir in den letzten 90 Minuten gesprochen haben. Und auch ein bisschen das, was wir vielleicht vergessen haben. Niemand wäre besser für diese Aufgabe als unser Kollege Hartwig Tegeler. Hier ist er mit seinem Schlussbild 2017. Logan, er kann kaum noch stehen mit Laura am Grab von Professor Xavier, dem ehemaligen Spiritus Rector der X-Men. Logan und Laura, das kleine Mädchen, das aus der DNS des Superhelden, wohl besser ehemaligen Superhelden, entwickelt wurde. Logan hat Erde aufgeschichtet, er stützt sich auf die Schaufel. Nun sucht er verzweifelt Worte. Hier gibt's Wasser. Dann greift in einer unfassbar zärtlichen Geste, wir sehen das in einer Großaufnahme, Lauras kleine Hand die große, einst so mächtige des Wolverine. Die eine Hand, aus der die Stahlklauen springen, wenn er wütend ist, die andere Hand, die des Mädchens, aus der ebenfalls Stahlklauen gesprungen sind. Und nun nur zwei Hände, einfach Hände. Was für eine friedvolle, liebevolle Geste in einer Welt von Gewalt und Barbarei. What have I become? Was ist aus mir geworden, mein liebster Freund? Jeder, den ich kenne, stirbt am Ende, singt Johnny Cash im Soundtrack zu Logan the Wolverine. Everyone I know. Irgendeine miese Scheiße passiert jedem, der mir was bedeutet. Hugh Jackmans Auftritt als Wolverine Logan im dritten Ableger der X-Men-Serie erzählt von der verlorenen Macht des Superhelden in einer Welt von Superschurken. Logans Kraft lag in seiner Regenerationsfähigkeit wie in der zügellosen Aggressivität des Mutanten. Jetzt scheint er gebändigt durch Alter, Krankheit, Alkoholismus. Die anderen Mutanten fast alle ausgestorben, bis auf einige dieser Kinder, die in einer Zuchtfabrik entstanden und nun entsorgt werden sollen. Es ist Logans Schicksal, durchaus gegen seinen Willen, diese Kleinen zu retten. Ich hab anderen auch wehgetan. Du musst lernen, damit zu leben. Es war den bösen Menschen. Trotzdem. Logan, The Wolverine, hat Regisseur James Mangold als harten Actionfilm inszeniert, der die Brutalität, die Schmutzigkeit und Härte der Geschichte allerdings nicht einer Computerbilderorgie opfert. Dieser Film wirkt physisch. Hugh Jackman als Quasi-Vater, der seine Tochter, Laura, das kleine Mädchen eben, retten will, gibt eine berührende Vorstellung. Diese Wirkung verstärkt sich übrigens umso mehr, wenn wir die Schwarz-Weiß-Fassung von Logan mit dem Titel Logan Noir in der Steelbook Blu-ray Edition sehen. There's this kind of conventional wisdom that audiences don't like black and white. It seems old-fashioned. Es heißt immer, Schwarz-Weiß sei altmodisch und würde das Publikum abschrecken, sagt Regisseur James Mangold im Audiokommentar. Er aber glaube, dass das Publikum sich längst weiterentwickelt hat und nach neuen Wegen sucht, die Dinge zu sehen. Und manchmal, so Mangold, sind die alten Wege die neuen. Sometimes the old ways are the new ways. Die Schattenspiele des Film Noir der 1940er und 50er Jahre, diese Blicke in die Abgründe des Menschen, scheinen in Logan Noir eine Wiederauferstehung zu erleben. Sei nicht, wozu sie dich gemacht haben. Und das Bild im Film, wenn Logan und Laura am Grab von Xavier standen, sie Logans Hand nahm, wird in einer Variante am Ende noch einmal aufgenommen. Und zwar als Verbeugung vor George Stevens klassischem Western Mein großer Freund Shane von 1953, den sich Laura zusammen mit Xavier im Hotel angeschaut hatte. Nun, am Grab von Logan in der Waldlichtung, zitiert Laura im Schlussbild die Sätze, die Shane, der Westerner, zum kleinen Joey sagt. Man bleibt immer, was man ist, Joey. Keiner kann aus seiner Haut. Was man einmal getan hat, kann man nicht ungeschehen machen. Es bleibt an einem haften, ob es gut oder schlecht war. Und nun läufst du nach Haus zu deiner Mutter. Sag ihr, es ist alles in Ordnung. Und es wird jetzt Ruhe sein. Es ist, als ob Laura, während sie dies unter Tränen sagt, noch einmal zärtlich Logans Hand nimmt. Dann geht sie weg. My sweetest friend. Das Schlussbild des Jahres 2017 beendet auch diese Staffel Vollbild für dieses Jahr. Vielen Dank an das ganze Vollbild-Team, an Hartwig Tegler, an Norbert Wasmund, an Christian Berndt, an Anke Lewicke und Anna Wollner im Studio. Aber es geht fast fließend weiter. Nächste Woche gibt es schon die erste Vollbild-Ausgabe 2018. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Susanne Burg und Patrick Wilinski.